Ich habe nachgedacht über die Spezialisierungstendenzen gewisser Insektenarten. Fangen Sie sich nicht an. Versuchen Sie ein wenig zu schlafen. Jedes Ameisenvolk hat Arbeiter, geflügelte Männchen und eine Königin. Der Staat wird organisiert von der Königin. Sie muss daher geschützt werden. Sie ist das Herz und Seele, das Leben ihres Volkes. Sie ist das Innerste. Sie ist es, die spricht. Wenn sie sterben würde der Staat